Kapitel 1 – Die Gesellschaft des Überlebens 1. Haben Sie wenigstens ein einziges Mal den Wunsch gehabt, zu spät zur Arbeit zu kommen oder früher aufzuhören? Wenn ja, haben Sie begriffen, A. dass die Arbeitszeit doppelt zählt, denn sie ist doppelt verlorene Zeit. Als Zeit, die man besser für die Liebe benutzt, für Träumereien, für Vergnügungen und Leidenschaften, als Zeit, über die man frei verfügen könnte. Als Zeit des körperlichen und nervlichen Verschleißes. B. Dass die Arbeitszeit den weitaus größten Teil des Lebens vereinnahmt, da sie auch die frei genannte Zeit bestimmt, die Zeit des Schlafens, der Ortsveränderung, die Essens- und Erholungszeiten. Sie erstreckt sich somit auf die Gesamtheit des täglichen Lebens eines jeden von uns, will es auf eine Folge von Orten und Augenblicken reduzieren, denen dieselbe leere Wiederholung gemeinsam ist, dasselbe immer größer werdende Fehlen wahren Lebens. C. Dass die Zeit der Zwangsarbeit eine Ware ist. Überall, wo es Waren gibt, gibt es Zwangsarbeit und fast alle Tätigkeiten sind allmählich mit erzwungener Arbeit verbunden. Wir produzieren, konsumieren, essen, schlafen für einen Boss, einen Chef, für den Staat, für das System der generalisierten Ware. D. Dann haben wir begriffen, dass mehr Arbeiten weniger Leben heißt. Und unbewusst oder bewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, die jedem das Recht garantiert, selber über Raum und Zeit zu verfügen, tagtäglich sein Leben so zu konstruieren, wie es ihm gefällt. Zweitens. Haben Sie wenigstens ein einziges Mal den Wunsch gehabt, nicht mehr zu arbeiten oder ohne die anderen für sich arbeiten zu lassen? Wenn ja, haben Sie begriffen, A. dass die Zwangsarbeit selbst dann, wenn sie nützliche Güter produzieren würde, wie Kleidung, Nahrungsmittel, Technik, Komfort, unterdrückend und unmenschlich bleiben würde, denn der Arbeiter könnte auch dann noch nicht über sein Produkt verfügen und müsste sich auch weiterhin den Gesetzen der Jagd nach Macht und Gewinn beugen. Der Arbeiter würde immer noch für die Arbeit das Zehnfache der Zeit aufwenden, die bei einer attraktiven Organisation der Kreativität erforderlich wäre, die allen 100-mal mehr Güter zur Verfügung stellen könnte. B. Dass, auch wenn man uns vom Gegenteil überzeugen möchte, die Zwangsarbeit im überall herrschenden Warensystem nicht die Herstellung von Gütern bezweckt, die für alle angenehm und nützlich sind, dass sie vielmehr die Herstellung von Waren bezweckt. Die Waren sollen ganz unabhängig davon, ob sie nützlichen, unnützen oder schädlichen Zwecken dienen, den Profit und die Macht der herrschenden Klasse erhalten. In einem solchen System arbeitet jeder für nichts und wieder nichts und ist sich dessen mehr und mehr bewusst. C. Dass die Zwangsarbeit durch Anhäufung und Erneuerung von Waren die Macht der Unternehmer, Bürokraten, Chefs, Ideologen verstärkt. Sie wird dadurch für alle Arbeiter widerwärtig. Durch jede Arbeitseinstellung können wir wieder wir selbst werden und die herausfordern, die uns daran hindern. D. Wenn ja, dann haben Sie begriffen, dass die Zwangsarbeit nichts als Waren produziert. Aber zu jeder Wahrheit, zu jeder Ware gehört eine Lüge, die sie repräsentiert. Die Zwangsarbeit produziert somit Lügen. Eine Welt von auf der Lüge beruhenden Vorstellungen, eine umgekehrte Welt, in der das Bild die Wirklichkeit ersetzt. In diesem spektakulären Warensystem produziert die Zwangsarbeit in Bezug auf sich selbst vor allem diese beiden Lügen. Erstens die, dass die Arbeit nützlich und notwendig sei und dass es im Interesse aller liege, zu arbeiten. Und zweitens die, dass die Arbeiter unfähig seien, sich von der Arbeit und dem Lohnsystem zu emanzipieren, dass sie nicht in der Lage seien, eine radikal neue Gesellschaft aufzubauen, die sich auf eine kollektive und attraktive Kreation und auf die generalisierte Selbstverwaltung gründet. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Zwangsarbeit einer kollektiven, von den Wünschen eines jeden geleiteten Kreativität und der unentgeltlichen Verteilung der für die Konstruktion des täglichen Lebens erforderlichen Güter weicht. Das Ende der Zwangsarbeit bedeutet das Ende eines Systems, das vom Profit, der hierarchisierten Macht und der generellen Lüge beherrscht wird. Es bedeutet das Ende des spektakulären Warensystems und den Beginn der globalen Veränderung sämtlicher Tätigkeiten. Die Suche nach der Harmonie der endlich befreiten und anerkannten Leidenschaften wird die Jagd nach Geld und einem Stückchen Macht ablösen. Drittens. Ist es Ihnen schon öfter passiert, dass Sie außerhalb des Arbeitsplatzes den gleichen Widerwillen, den gleichen Überdruss empfunden haben wie in der Fabrik? Wenn ja, dann haben Sie begriffen. A. Dass die Fabrik überall ist. Sie ist auch der Morgen, der Zug, der Wagen, die zerstörte Landschaft, die Maschine, die Chefs, das Zuhause, die Zeitungen, die Familie, die Gewerkschaften, die Straße, das Einkaufen, die Bilder, der Lohn, das Fernsehen, die Sprache, der Urlaub, die Schule, die Hausarbeit, die Langeweile, das Gefängnis, das Krankenhaus, die Nacht. Sie ist die Gewöhnung an sich ständig wiederholende Gesten, an verdrängte Leidenschaften, die nur ersatzweise erlebt werden, vermittels dazwischen geschalteter Bilder. B. Dass jede auf das Überleben reduzierte Tätigkeit Zwangsarbeit ist und jede Zwangsarbeit das Produkt und den Produzenten zu einem Gegenstand des Überlebens, zu einer Ware macht. C. Dass die universelle Fabrik überall abgelehnt wird. Denn überall bei den Proletariern verbreiten sich Sabotage und Entwendung, durch die sie sich das Vergnügen verschaffen, spazieren zu gehen, sich zu lieben, sich zu treffen, miteinander zu sprechen, zu essen und zu trinken, zu träumen, die Revolution des täglichen Lebens vorzubereiten, ohne sich dabei irgendetwas von den Freuden entgehen zu lassen, nicht völlig entfremdet zu sein. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Leidenschaften alles, die Langeweile und die Arbeit dagegen nichts sind. Das Überleben hat uns bis heute am Leben gehindert. Von jetzt an geht es um die Umkehrung der verkehrten Welt, um die Verstärkung der echten Momente, die im spektakulären Warensystem heimlich bleiben müssen oder der Verfälschung erliegen. Die echten Momente wirklichen Glücks, schrankenlosen Vergnügens, der Leidenschaft. Viertens. Hatten Sie schon einmal die Absicht, Ihre Maschine zu benutzen, um einen Gegenstand herzustellen, den Sie außerhalb der Arbeit gebrauchen konnten? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass die Maschine ganz entgegengesetzte Wirkungen hat, je nachdem, ob sie zugunsten eines Bosses oder des Staates oder aber vom Arbeiter zu einem unmittelbaren Vorteil benutzt wird. B. Dass das Prinzip der Entwendung, der radikalen Umfunktionierung, darin besteht, gegen den Feind die Techniken und Waffen zu wenden, die er gegen uns wendet. C. Dass das Gegenteil der Zwangsarbeit die individuelle und kollektive Kreation ist. Die Proletarier wollen ihre eigenen Lebensbedingungen schaffen, um nicht mehr Proletarier sein zu müssen. Von einigen seltenen revolutionären Momenten abgesehen, ist diese Kreativität, Benutzung der Maschinen, Basteln, Experimentieren, Suche nach neuen Leidenschaften und Sensationen, im Dunkeln verborgen geblieben. D. Dann haben Sie begriffen, dass die Leidenschaften der Kreativität alles sein will. Als Leidenschaft der Zerstörung des Warensystems und der Konstruktion des täglichen Lebens ist sie die Leidenschaft, die alle anderen enthält. Die Entwendung, radikale Umfunktionierung der Techniken zugunsten der Kreativität aller ist der einzige Weg zur Abschaffung der Arbeit und der Trennungen, die sie überall erzeugt. Manuell, intellektuell, Arbeit, Freizeit, Theorie, Praxis, Individuum, Gesellschaft, Sein, Scheinen. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Lager, die Distributionszentren, die Fabriken und Techniken den Streikversammlungen gehören und danach der Gesamtheit der in Selbstverwaltungsversammlungen gruppierten Individuen. Fünftens. Haben Sie schon einmal vorsätzlich halbfertige oder fertige Erzeugnisse sabotiert? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass der Kampf der Arbeiter gegen die Ware der richtige Ausgangspunkt der Revolution ist. Er zeigt klar, dass die Lust, man selbst zu sein und sich an allem erfreuen zu können, die Lust voraussetzt, auf totale Weise zu zerstören, was uns tagtäglich zerstört. B. Dass die Ware das Herz einer herzlosen Welt ist, Sie ist die Stärke und die Schwäche der hierarchisierenden Macht, des Staates und seiner Bürokratie. Die individuelle Freiheit und das individuelle Glück aller verlangen nicht nur, dass man ihr einige Schläge versetzt, sondern mehr noch, dass man sie definitiv und total vernichtet. Die bloße Sabotage zum Beispiel genügt nicht, da der in den Produkten eingebaute Verschleiß dem Privatkapitalismus wie dem Staatskapitalismus, UdSSR, Kuba, China, den beschleunigten Ersatz der Waren und die beschleunigte Erneuerung der Ideologien gestattet, der die Akkumulation der Ware, ihrer Bilder und der von ihr aufgezwungenen gesellschaftlichen Verhaltensweisen fördert. C. Dass die Sabotage, indem sie die Arbeit stoppt, Kraft sparen hilft und dazu anspornt, nicht mehr zu arbeiten. D. Dass die Sabotage von Fertigerzeugnissen, auch wenn sie nicht genug ist, eine gesunde Reaktion ist. Sie drückt die Verachtung des Arbeiters für die Ware und für die Rolle des Arbeiters aus. Das heißt, für die mit der Vorstellung von der Notwendigkeit der Arbeit, der gut ausgeführten Arbeit und anderen Unsinn verbundenen Einstellungen, die ihm das herrschende System aufzwingt. E. Dass die Ablehnung der Rolle des Arbeiters mit der Ablehnung der Arbeit und der Ware einhergeht. Diese Ablehnung kann sich leicht auf alle Rollen ausdehnen, auf alle Haltungen, die den Einzelnen nicht seinen Wünschen und Leidenschaften entsprechend handeln lassen, sondern guten oder schlechten Bildern zufolge, die ihm aufgedrängt werden und die die Lügen sind, durch die sich die Ware zur Schau stellt. Sagen Sie einmal, was von Ihnen selbst übrig bleibt, wenn Sie einen ganzen Tag lang Rollen übernehmen, wie die des Familienvaters, des Ehemanns, des Arbeiters, des Autofahrers, des politischen Aktivisten, des Fernsehzuschauers, des Verbrauchers. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Trennungen verschwinden mit dem Verschwinden der Arbeit selbst, in der jeder endlich völlig wahr sein kann, weil er nicht mehr die Ware und die Lügen produziert, die verkehrte Welt, in der der Schein wichtiger als das Echte ist.